Junge, das ist Bock, Melancholie auf diesem Beat. Deine Fans sind nur am Skippen, meine drücken auf Repeat. Und man sieht, das ist alles straight from the heart. Ricky Fakes sind am Start und ich hate sie hart. Steig ein, Hasen, ihr müsst Drive-By blasen. Ich fahr zwei, drei Straßen und bezeitweise rasen. Krieg dabei zwei Orgasmen, weil dein Vibe mit dabei ist. Beine breit, Leibesvisitation auf dem Beifahrersitz. Egal wie krass du mit den Homies so bist, oh, zwischen deinen Schenkeln ist ne Hole und sonst nix. Oh, wie ne Ho, die abspritzt und blowt wie ne Bitch, Mann. Schau dir die Bitch an, trauriger Blick, Mann. Was sie trägt, ist der Look von nicht fickbar, denn sie ähnelt dem Produkt meines Dickdarms. Wer ist Chuck Norris, wenn es Tricky Norris gibt? Ich bin heißer, als wenn du der Fieberthermometer schiebst. Was du rappst, ist für'n Arsch, denn so zeigt es bei mir keine Wirkung wie Placebo. Denkst du, du machst deine Part-Takes so, dass du mich hier richtig bangst mit nem Arcade-Flow? Was du rappst, ist für'n Arsch, denn so zeigt es bei mir keine Wirkung wie Placebo. Denkst du, du machst deine Part-Takes so, dass du mich hier richtig bangst mit nem Arcade-Flow? Und es kratzt mich keinen Meter, bin genatzt wie auf Väter. Hab keinen Platz für euch Hater, ich mach das, was ihr eh hasst. Klotzen angesagt, ich baue mich auch so wie in Minecraft. Doch schreibe Texte nur in Office, nicht im Schreibheft. Ein, zwei Mic-Check, bomb dich mit zwei Lines weg. Komm mir nicht mit deinem Zweck, rhyme so ein Scheißdreck. Wirf deine Bitch weg, zuerst ein Bitch-Slap. Dann wird der Schlüssel für den Keuschheitsgürtel versteckt. Jetzt bist du perplex, denn ich zeig dir per Text, dass du unter mir bist, wie wenn ich auf nem Berg rap. Hörst du das Echo? Ja, der Schall war's und du streitest gleich mit mir, als wären wir zwei bei Calvas. Wie du siehst, dass ich es besser kann. Dennoch fangen die ganzen Fotzen bei dem Lied zu lästern an. Ich schreib Bars, während du in Bars nie eine checkst und bin atemberaubend wie ein KZ. Was du rappst, ist für'n Arsch, denn so zeigt es bei mir keine Wirkung wie Placebo. Denkst du, du machst deine Part-Takes so, dass du mich hier richtig bangst mit nem Arcade-Flow? Was du rappst, ist für'n Arsch, denn so zeigt es bei mir keine Wirkung wie Placebo. Denkst du, du machst deine Part-Takes so, dass du mich hier richtig bangst mit nem Arcade-Flow?